jeder Brief an dich gefährlich ist, doch wer sonst könnte mich verstehen? Ich hab lang nicht mehr gelacht und nichts mehr macht mir Spaß, denn ich fühl mich von Argwohn bewacht, von tausend Augen angefeindet. Hätte keinem trauen dürfen, doch ich war viel zu jung, um das Lügennetz zu durchschauen. Ich war verliebt in mich selbst, nur nach und nach begreif ich beinahe alles, was ich tat, kehrt sich jetzt gegen mich. Das Einzige, was richtig ist, ich liebe den Verkehr. Ein Mann, mit dem ich nie zusammenleben kann. Doch ist er auch weit, er ist mir nah, nicht hier und trotzdem da. Ein Mensch, der mir ins Herz sieht und mich nicht an meinen Fehlern misst. Dass ich den Falschen liebe, ist das Einzige, was richtig ist. Axel, es ist wahr, statt richtig hinzuhören und hinzusehen, baute ich mir ein Wolkenschloss. Nichts ist so, wie ich es sah, niemand meint das, was er sagt. Jeder Freund ist ein heimlicher Feind. Bin umgeben von Intrigen und Betrug. Ich hätte keinem trauen dürfen, doch ich war viel zu jung, um das Lügennetz zu durchschauen. Ich war verliebt in mich selbst, nur nach und nach begreif ich beinahe alles, was ich tat.